WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer freitags, Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Helga. Helga ist 64. Guten Morgen, Helga. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, gleichfalls. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, das Thema, um es kurz zu machen, ich habe vor vielen Jahren jemanden im Chat kennengelernt. Ja. Wir haben uns getroffen, ich habe den gesehen und habe gedacht, wow, das hat jetzt geknallt. Nur vom ersten Sehen. Haben ja. einen sehr netten Nachmittag verbracht und daraus ist eine sehr lange Beziehung entstanden. Wie lange? 12 Jahre. 12 Jahre? Ja. Holla. Ja, und meistens bin ich zu ihm gefahren und wir haben uns super verstanden. War auch irgendwie ein ganz, ganz toller Mann. Ja. Und nach 12 Jahren habe ich einen Brief gekriegt, dass es alles nicht mehr so richtig läuft und dass da kein Dampf mehr auf dem Kessel ist und so weiter. Also ein sehr netter Brief, muss ich dazu sagen. Und der endete mit den Worten, er wird diese Zeit mit mir niemals vergessen und dankt mir für alles. Und ist dann zu seiner geschiedenen Frau zurückgegangen. Ach. Und ich war am Boden zerstört. Wie? Nur per Brief hat er dir das so gesagt? Ja, weil er nicht den Mut hatte, wahrscheinlich. Er hat auch gleich zu Anfang des Briefes geschrieben, dass ihm das unheimlich auf der Seele liegt. Und aber er kann es mir nicht persönlich sagen. Ich das von der Frau wusste ich auch nicht. Ich habe es nur vermutet. Was für ein Feigling. Ja, das habe ich auch gedacht. Weil ich immer in dieser Beziehung, weil wir uns auch nur am Wochenende immer gesehen haben. Wie weit habt ihr damals auseinander gewohnt? So 130 Kilometer. 12 Jahre Glück. Ja, kann man so sagen, ja. Natürlich gab es auch mal Differenzen, oder, aber die waren immer wieder ausgeglichen. Wie war deine Reaktion auf diesen Brief? Schrecklich. Was hast du gemacht? Ja, sehr, sehr viel geweint. Das tue ich heute noch. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass er dich... 2 Jahre. Wie viel? 2 Jahre. 2 Jahre, Und dann habe ich erfahren, dass er eben zu dieser Frau zurückgegangen ist, wo er immer gesagt hat, also ich müsste nie Angst haben, das ist das Letzte, was er machen würde. Ja, und jetzt sind 2 Jahre rum, ich leide da immer noch drunter. Ich würde auch gar nicht fähig sein für eine neue Beziehung. Du hast nie wieder was von ihm gehört? Doch, ich kriege Weihnachtspost, ich kriege Geburtstagspost, ich kriege Ostergrüße. Hast du denn, nachdem du damals diesen Brief bekommen hast, nicht versucht, mit ihm in Kontakt zu kommen, um mit ihm zu reden? Nein. Ich habe, nachdem ich wusste, dass er die Wohnung, die er hatte, aufgekündigt hat und wie gesagt, ich habe dann erfahren, wo er hingezogen ist, dann habe ich gesagt, ich möchte einige Sachen zurückhaben, die ich da mal investiert habe. Ich hatte da immer freie Hand, immer wenn ich gesagt habe, ich mache die Gardine ein, die sich leiden, ja, dann müssen wir neue kaufen, richte dich hier ein, fühle ich mir zu Hause. Also hattest du danach dann doch nochmal Kontakt mit ihm, wenn du sagst, aber du wolltest... Aber nur noch schriftlich. Nur schriftlich, weil du einige Sachen zurückhaben wolltest und das war's dann. Ja, und die hat mir dann die Tochter gebracht, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich noch einer mal eine Mail geschrieben und ich habe gesagt, dass ich das alles unmöglich finde. Habe natürlich dann, weil ich sehr wütend war, gar keine Anrede gemacht. Und dann kam zurück, also als erstes sagt man wohl am besten erstmal Hallo in dem Brief. Und dann habe ich geschrieben, also dass ich das alles nicht verstehen kann, dass ich zerstört bin. Ja, und dann hat er gesagt, wir überlassen das Thema jetzt lieber, das würde zu nichts führen. Also alles schriftlich. Ja, und dann habe ich im gleichen Jahr zum Geburtstag eine Gratulation bekommen. Wie formuliert er so eine Gratulation? Ja, einfach nur, hallo liebe Helga, ich wünsche dir zum Geburtstag alles Gute, liebe Grüße und dann den Namen darunter. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube... So ein Glückwunsch könnte er sich auch sonst wo hinchecken. Ja. Aber ich habe mich trotzdem innerlich gefreut. Das ist ja für mich ein Zeichen, dass er mich nicht vergessen hat. Ja, aber irgendwie kann man es auch anders sehen, dass so eine Gratulation oder so solche Karten immer wieder die Wunden aufreißen. Tut es auch, so. Aber ich freue mich drüber trotzdem. Ja. Ich wär sauer auf den Typ. Da war ich auch. Ich wäre immer noch sauer auf den, auch nach 2 Jahren. Nee. Warum nicht? Weil ich den wahnsinnig vermisse. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Aber er hat dich ja so abserviert. Ja, aber... Und offensichtlich ist da vielleicht sogar parallel schon eine Weile irgendwas gelaufen. Mit Sicherheit. Ja, und er hat dich betrogen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht ganz unschuldig. Ich hatte hier finanziell einige Verluste, kurz hintereinander, Todesfälle. Ja. Ich habe gesagt, ich brauche mal eine Auszeit. Ich bin einfach im Moment nicht fröhlich und ich wäre also eine schlechte Gesellschafterin. Mhm. Ja, und dann habe ich zu hören gekriegt, also ganz nett auch, ja, dann lasse ich dich in Ruhe, melde dich, wenn du meinst, dass es wieder besser ist. Wie lange dauerte diese Auszeit denn? Ich schätze mal von November bis Ostern des Jahres da drauf. Ich glaube, im März war Ostern zu dem Zeitpunkt. Aber verstehe ich gar nicht, wenn du dich mit deinem Freund gut verstanden hast, wenn da ein vertrauensvolles... Ich habe nun erwartet, als ich dachte, diese Auszeit, dass er von sich aus mal anruft und fragt, wie es mir geht. Und das ist nicht passiert. Mhm. Aber das irritiert mich auch, aber mich irritiert auch, dass du den Menschen nicht um dich herum haben wolltest in einer schwierigen Zeit, den du sehr geliebt hast. Gerade dann sucht man doch die Nähe zu jemandem, den man mag. Das ist schon richtig, aber ich war einfach nervlich so weinerlich veranlagt, dass ich ihn da nicht mit belasten wollte. Ach so, weil verstehe. Es ist ja für einen Menschen, der da Verständnis für hat und dich auch mal in den Arm nimmt, aber wenn dann immer jemand sitzt und weint und weint und weint... Du wolltest ihm nicht auf die Nerven gehen. Genau so kann man das sagen, ja. Mensch. Ich war auch nicht bereit, mich zu unterhalten. Ich habe irgendwo stumm rumgesessen. Dann habe ich wieder geweint. Es war eine ganz schlimme Zeit. Aber... Helga, die Situation jetzt ist ja so, dass du nicht von dem loskommst, wie du gerade gesagt hast. Richtig. Dass du dich auch auf keine neue Beziehung einlassen könntest, weil du ihn im Kopf hast. Ich habe versucht kurz hinterher, indem ich mich in so einer Partnerbörse eingeloggt habe und habe also, glaube ich, 3 oder 4 Männer kennengelernt. Aber und da waren auch wirklich nette bei. Aber ich hätte mich da, dieser Gedanke alleine schon, dass aus dieser Partnerschaft logischerweise ein sexuelles Verhältnis entsteht, dass ich wieder mit irgendeinem Mann ins Bett müsste, das hat mich dermaßen angeekelt. Ich weiß nicht, warum nicht, weil die Männer so schlimm waren, aber der Gedanke überhaupt. Ja, mich wundert bei solchen Geschichten stets und jetzt bei dir auch, dass der Zorn und die Enttäuschung und die Verletzung nicht im Vordergrund stehen. Das war die Liebe zu diesem Mann. Und die war eigentlich auch immer erwidert worden. Ja, eigentlich. Aber zum Schluss eben nicht. Und das ist das, was mich eigentlich verletzt hat. So, aber jetzt und das sind 2 Jahre rum. Bitte? Ja, und jetzt sind 2 Jahre rum. Aber in diesen 2 Jahren hat er bewiesen, dass er dich, der will dich nicht mehr. Sonst hätte er sich in den 2 Jahren wieder zu dir hingewandt. Der ist ich weiß aber, dass er nicht sehr glücklich geworden ist. Woher weißt du das? Das weiß ich eben von Bekannten. Und auch das... Wir sind immer zusammen in einem Chatraum gewesen. Ja. Ich sehe da oftmals, was er da schreibt, obwohl ich da nicht angemeldet bin. Aber er meldet sich nicht bei dir. Gestern Abend zum Beispiel habe ich ihn verdeckt angeschrieben, weil er geschrieben hat, er müsse mal 3 Tage in Urlaub. Da wusste er ja nicht, dass ich auch da drinne bin. Dann habe ich ihn angeschrieben, hat aus Spaß geschrieben, nimmst du mich mit? Und dann war erstmal Sendepause. Und dann habe ich gedacht, du bist mir noch eine Antwort schuldig. Und dann hat er geschrieben, ich bringe ihn jetzt in eine ganz große Versuchung. Das sind ja fast lustige pubertäre Spielchen, die ihr da betreibt oder die du auch da betreibst. Die Frage ist, Helga... Ja, also, aber ich würde tatsächlich mit ihm 3 Tage verreisen, auch wenn ich ihn nicht wiederkriege. Die Frage ist, hängst du noch in einer Illusion? Das ist die Frage. Und blockierst du damit dein Leben? Oder das stimmt. Ich blockiere es damit. Ja, das ist die Frage. Und... besteht, wenn man es ganz klar sieht, realistisch eine Hoffnung, eine Chance, dass sich das nochmal annähert? So wie du mir das gerade beschrieben hast, glaube ich eher nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es eher nicht. Chancen kann ich nicht abschätzen. Ja. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt Nägel mit Köpfen machen würde, ich habe ja dann geschrieben, nimmst du mich mit und dann, du bist mir eine Antwort schuldig. Dann hat er geschrieben, ich bringe ihn jetzt in eine ganz große Versuchung. Aber der wusste ja nicht, dass du bist. Doch. Ach so, das hat er kapiert da. Ja, das hat er schon kapiert. So. Ja Mensch, also Helga, dann lass doch mal dieses Hin und Her. Dann geh doch nochmal offensiv an ihn ran. Ja, habe ich doch versucht. Und dann... Er hat ja dann geschrieben, dann werden wir beide nicht aus dem Hotelzimmer kommen. Wann wollen wir uns dann die Gegend angucken? Und dann habe ich aus Spaß geschrieben, zwischendurch. Mhm. Und dann kam zurück und da habe ich gesagt, denkst du mal drüber nach? Ja, selbstverständlich mache ich mir mal Gedanken darüber. Ich überlege gerade, wer da mit wem spielt. Ich glaube, ich mit ihm. Ja, eher in gewisser Weise auch mit dir, weil er immer wieder kitzelt. Und du kommst. Aber ich habe ihn ja angeschrieben. Ja, ne? Ja, eben, du hast ihn angeschrieben. Eigentlich dürftest du ihn nicht mehr anschreiben. Das täte dir wahrscheinlich auf Dauer besser und wohler. Ja, selbst wenn wir uns nicht treffen würden. Ich bin ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich die nächsten 5 Jahren von diesem Menschen nicht loskommen. Das ist jetzt die große Frage, wie du... Also ich glaube, ich würde ihn lieber 3 Tage sehen und dann wieder nicht mehr. Dann mach doch mal den Vorschlag. Habe ich doch gemacht. Ich weiß, mach ihn nochmal. Ja, ich sehe ihn ja nicht ständig. Der ist ja nicht ständig in diesem Chat. Ja. Also die Geschichte... Anrufen kann ich ihn nicht. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Für mich nicht, nein. Allerdings glaube ich dennoch, dass du das realistischer sehen musst. Das sagen alle zu mir. Ja, ich glaube, dass du dich hineinverstiegen hast in die Sache. Ich kriege den Mann nicht aus meinem Kopf. Ja, aber du willst es auch nicht wirklich. Doch. Nee, glaube ich nicht. Dann würdest du den gar nicht mehr anschreiben und sowas und dich auf solche Sachen einlassen. Ich habe kürzlich gesagt, wenn ich einen Hypnotiseur finde, der mir den von heute auf morgen aus dem Kopf schlagen würde. Ich würde sagen, du solltest selbst der Hypnotiseur sein und alles daran setzen, dass du einfach eine Distanz schaffst zu diesem Mann, um wirklich den aus deinem Leben zu kriegen, der dein Leben blockiert. Helga, mehr kann ich nicht sagen. Nee, du hast recht. Aber ich wollte diese Story eigentlich mal erzählen, weil ich so oft bei dir höre, ja, wie todunglücklich Frauen sind mit einer, ja, mit einer verflossenen Liebe. Und wie weh das tut. Und ich hätte das früher nicht für möglich gehalten. Und jetzt bist du selbst betroffen. Jetzt bin ich selbst betroffen, ja. Tu was dagegen. Kann man nichts machen. Ich wollte sie alle doch, man kann da was gegen tun. Versuch es. Ja. Alles Gute und viel Glück. Ich danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne, Helga. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und es geht gleich weiter mit Petra. Petra ist 43. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Weswegen rufst du an? Ich rufe an zum Thema von Mittwoch, XXL. Ja. Und zwar ist Folgendes, mein Mann und ich, wir haben vor 16 Jahren das Fotoprojekt Rubensart ins Leben gerufen. Rubensart. Richtig, genau. Ja. Rubens, ich denke mal, das sagt ja was, wie Peter Paul Rubens, der Maler. Natürlich, der gerne füllige Menschen gemalt hat. Richtig. Mhm. Und Art. Daher auch der Name Rubens Figur. Genau, richtig. Mhm. Und Art. Kunst. Die Art, genial, also einmal ein Kunst im Englischen und die Art, wie ein Körper beschaffen ist. Ja. Das kam dadurch. Was ist 2000, denn jetzt, was ja? ist denn jetzt Rubens Art bei euch? Rubens Art ist eine Webseite, wo wir Bilder ausstellen, die wir von molligen Frauen und molligen Männern machen. Ach. Wir fotografieren also. Und fotografiert ihr die Menschen nackt? Ja. Das ist unterschiedlich. Also ich sage mal, die Leute können hier hinkommen und was sie an- und ausziehen, das bleibt völlig ihnen überlassen. Sie müssen sich wohlfühlen damit. Mhm. Na, also ob sie jetzt sagen, ich will nackig vor die Kamera oder ich will den letzten Knopf bis zum Hals hoch machen, ja. Das liegt dann an uns, das Beste daraus zu machen. In welchem Alter kommen die Leute zu euch? Oh je, also 18 ist auf jeden Fall. Na, drunter gibt's das gar nicht, ja. Das haben wir immer gesagt. Ja, ja. Und die älteste Dame, die bei uns war 68. Und die hatte Pfeffer im Hintern, also da hätten wir uns alle noch eine Scheibe von abschneiden können. Ihr macht das als Hobby? Das ist unser Hobby, also wir haben angefangen als Hobby. Ja. Ich muss dazu sagen, es hatte eine kleine Vorgeschichte. Also ich selber bin auch XXL. Mhm. Ich bin 1,80 Meter groß und hatte in Spitzenzeiten 150 Kilo. Mhm. Wie viel heute? Heute sind es so 115. Ja. Ja. Und ich hatte also für meine Ausmaße immer ein relativ schmales Gesicht. Mhm. Und wir hatten 2000 eine Webseite, die hieß Kölni Cam. Das war also nicht so, wie man das heute kennt mit den Cam Girls, mach dich nackig, ne? Und, sondern es war einfach, die Leute konnten uns beim Chatten vor der Webcam ganz normal angezogen zugucken. Das war der Hype, das gab es in Berlin, das gab es in München. Also ich hatte einen wahnsinnigen Zulauf in Köln. Mhm. Und ich wollte dann irgendwann mal wissen, wie reagieren die Leute, wenn sie den Rest meines Körpers sehen. Weil man sah mich wirklich nur, ich sage jetzt mal, vom Kopf bis zu den Schultern. Mehr war da einfach nicht. Und dann haben wir das gemacht. Wir hatten aber allerdings keine Fotokamera. Wir haben die allerersten Bilder mit der Webcam gemacht. Ah, das heißt, mit der Webcam habt ihr euch dann nackig gezeigt im Netz? Ja, also es waren erstmal von mir Bilder. Mein Mann hat dann von mir Bilder gemacht. Mhm. Auch ganz nackt? Auch ganz nackt, aber man sah nichts. Ne? Also es war schon so alles abgedeckt. Also ästhetische, erotische Fotos, keine pornografischen Bilder. Nein, das wollten wir nie, weil ich sag mal so, ich sage immer offen Holland dazu. Ja? Mhm. Diese Bilder und das gibt es überall, das wollten wir nie. Mhm. Ne? Und man hat gesehen, es ist Potenzial da. Und dann kam eine Freundin, weil man zeigt ja auch die Bilder dann Freunden. Mhm. Ne? Dann kam die erste Freundin, dann kam von einer Freundin eine Freundin. Dann hat man da Bilder gemacht. So, und irgendwann habe ich gesagt, man muss mit den Bildern mehr machen. Mhm. Dann habe ich meine Freundin gefragt, habt ihr was dagegen, wenn ich die Bilder veröffentliche, eben halt ne, auf der Seite Rubensart. Mhm. Die haben gesagt, nee, dann mache ich sofort mit. So, und dann wird das ein Selbstläufer. Dann haben wir auf einmal Anfragen bekommen von Leuten, von Frauen, die kamen aus München, die kamen aus Berlin, aus Frankfurt, aus Düsseldorf. Jetzt hast du mich sehr neugierig gemacht und genau in dem Moment kriege ich von meiner Regie gesagt, dass wir auch Bilder haben. Ja. Dann wollen wir nochmal gucken. Gerne. Ja, also jetzt sehe ich, was sehe ich hier? Eine Frau, ein schönes Gesicht mit einem üppigen Busen. Genau. Aber mehr auch nicht. Nein, also es ist, wir haben Teilfotografien, wir haben Ganzkörperfotografien, das ist immer ganz unterschiedlich, was die Leute sich halt so wünschen. Mhm. Ja, also da liegt zum Beispiel... Jetzt sehe ich eine Frau, ich muss es ein bisschen erklären für die Zuhörer. Ja. Das ist eine auch etwas stämmige Frau. Richtig. Die sitzt etwas lassiv, mit einem schwarzen Kleid. Richtig. Man sieht ein bisschen Busen und man kann ein bisschen weit zu den Oberschenkeln hinschauen, aber nicht zu weit. Nein, also es ist, wir wollten also nie, dass das in die Pornografie geht. Es sollte einfach mit Stil und Niveau sein. Es sollte einfach pure Erotik sein. Und hochgeschlossen ist einfach immer wie, ich sehe alles. Dann ist die Fantasie weg. Ja, na klar. Aber es kommen auch Männer, die sich fotografieren lassen. Es kommen auch Männer, es kommen auch Paare. Die Frauen sind aber da doch in der Überzahl. Die sind also mutiger. Warum machen die Frauen das? Oder die Paare? Also es gibt unterschiedliche Gründe. Der eine Grund, das ist so das ganz normale Hochzeitsgeschenk, Jahrestag, einfach Geburtstagsgeschenk. Ne? Oder wir haben also einige Kundinnen gehabt zum Beispiel, die kamen, weil sie sich vor einer Magen-OP einfach selber nochmal sehen wollten. Ja gut, aber das kann man doch auch selbst machen. Man kann sich ja selbst eben nochmal fotografieren. Ja, aber sie wollten halt keine normalen Bilder, sondern wirklich, ich sag mal jetzt was vom Profi. Müssen die Leute bei dir was bezahlen oder bei euch was bezahlen? Ein Obolus, ja. Ein Obolus, wie hoch ist der Obolus? Das ist immer unterschiedlich. Also da kann ich auch nie hundertprozentig was sagen. Das kann zwischen 50 und 100, 150 sein oder auch mal 200, wenn wir fahren müssen. Mhm. Das ist also wirklich ganz unterschiedlich, damit wir einfach die Kosten reinkriegen. Und ihr macht ihr das hauptsächlich in einem Studio, in einem Fotostudio bei euch, oder? Nein, also wir haben bei uns die Möglichkeit, alles so umzubauen, dass wir in der ganzen Wohnung fotografieren können. Ja. Weil ein Studio zu mieten, das haben also viele gefragt, warum macht ihr das nicht? Da sage ich, Leute, dann haben wir nicht die Zeit, uns hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken, über Gott und die Welt zu reden, uns kennenzulernen, ja, sondern dann ist es wirklich nur reine Arbeit. Verdient, und dann macht keinen Spaß. Verdient ihr denn mit dieser Seite Kohle? Nee, eigentlich nicht. Es ist reiner Spaß? Es ist reiner Spaß und das Geld, was reinkommt, das wird weggelegt für eine Kamera, für Licht, für Accessoires. Das muss ja auch alles gekauft werden. Ja, ja. Und wir leben nicht davon, also davon braucht man nicht leben. Ja. Es ist wirklich nur rein Hobby. Ja, eine schöne Idee, eine tolle Idee. Ja, es ist... Und das gab es vorher, gab es sowas nicht? Das ist ja nein, gar nicht. Eigentlich liegt es ja nahe, ne, sowas zu machen. Ja, aber wir waren vor 16 Jahren wirklich die Ersten, die ganzen Steine aus dem Weg gerollt haben für die Fotografen, die das heute machen. Also Rubens Männer und Rubens Frauen kann man sehen. Also nur mal auf diesen Begriff zurückzukommen. Das ist ja schon verrückt. Früher galt das ja wirklich als sehr ästhetisch und sehr schön und sehr attraktiv. Richtig. Und heute in unserer Magermilchzeit, wo nur die Magermodels rumrennen, ist es dann ganz anders, das Schönheitsideal. Ja. Also obwohl sich das mittlerweile auch schon verändert wird. Ja, stimmt. Es hat sich schon wieder verändert. Ja. Ne? Also es ist einfach, es macht einfach Spaß. Ne? Das ist mein Mann und ich, wir können halt aus gesundheitlichen Gründen nicht reisen. Mhm. Und du lernst so viele Leute kennen, die ich ja eigentlich nicht kennenlernen würde. Ich würde jetzt nicht nach München fahren oder die weiteste zum Beispiel, die zu uns kam, die kam aus Australien. Das, da muss man zu sagen, die hat Familie in Deutschland, ach so, hat uns in Australien entdeckt, hat das mit einem Familienbesuch verbunden. Perfekt. Und kam an einem Wochenende direkt mit drei Schwestern und einer Freundin. Wir hatten so einen Spaß. Und die drei Schwestern waren auch alle üppig? Ja, die waren auch alle etwas kräftiger. Ne? Also, wieso könnt ihr nicht reisen? Wir haben beide Probleme mit dem Rücken. Ach so. Ja, wir sind also eigentlich hauptberuflich sind wir beide schon in Frührente. Das heißt, das ist ja nun wirklich ein triftiger Grund zu sagen, wir müssen noch mehr abspecken, ne? Nee, also das, nee? Das hat damit leider nichts zu tun. Nee. Das ist eine genetische Sache. Ach so, okay. Dann nehme ich das wieder zurück. Liebe Peter, tolle Idee, tolles Projekt. Und vor allen Dingen, wenn es euch Spaß macht und den Leuten Spaß macht und den Betrachtern, den Leuten, die raufklicken, also was will man mehr? Ja, also ich könnte das noch, ich hoffe, bis ins ganz hohe Alter machen. Ja. Weil es macht einfach mega Spaß. Dann die Leute nehmen einfach wahnsinnig viel mit hier. Ja, dann wünsche ich weiter viel Vergnügen, viel Spaß und gute Fotosessions. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, schöne Grüße an deinen Mann. Mache ich, danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Julian, 37. Guten Morgen, Julian. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Julian. Hey. Weswegen hast du angerufen? Ja, und zwar es geht um dauerhafte Ruhestörung durch einen bestimmten Nachbarn. Dauerhafte Ruhestörung durch einen Nachbarn? Lärmbelästigung, ja. Was ist denn da los bei dir, bei euch? Das ist ziemlich extrem. Wenn ich jetzt das Fenster aufmachen würde, dann würdest du ein lautes Singen hören. Und, mach mal auf das Fenster. Aber momentan summen die nur. Das ist immer so phasenweise. Das ist so, im Moment höre ich nichts. Erzähl mal, wie viele Leute wohnen bei euch im Haus? Über mir ist eine WG, das sind 4 Leute. Mhm. Und der Nachbar hat 2 Wohnungen, direkt neben mir und direkt unter mir. Und der ist das? Ja, so sagen wir mal, so tagsüber, bevor der ins Bett geht, ist der unten. Und dann macht der halt ziemlich Rabauts mit genügend anderen Leuten, die er zu Besuch hat regelmäßig und irgendwann ist er dann oben und dann schläft er wohl und dann ist meistens etwas ruhiger. Mhm. Wie sieht denn jetzt dieser Lärm genau aus? Heute singen sie, sagst du, was wir gerade nicht so genau hören? Ja, es ist auch so, man fühlt sich fast wie im Fußballstadion. Also es ist ein Gepoltere, ein Gebrülle, ein Gelalle, es ist auch immer Alkohol dabei und wenn es nicht das ist, dann ist es halt ein sehr lauter Fernseher, sehr laute Musik. Mhm. Hat er oft Besuch? Ja, also fast täglich. Mhm. Und zum Wochenende hin dann natürlich ein bisschen krasser dann. Das heißt, das passiert jeden Tag? Im Prinzip passiert das jeden Tag und seit ein paar Jahren schon. Seit ein paar Jahren schon? Ich muss dazu sagen, sonst hätte ich jetzt gar nicht angerufen. Man kann ja etwas dagegen tun und so weiter. Nur ich habe da ein paar Hemmungen, weil es ist kein normaler Nachbar. Es ist Vermieter und ein Pfarrer. Es ist ein Vermieter, er ist Vermieter und gleichzeitig Pfarrer. Ja, deswegen ist das ein bisschen skurril. Das ist ja lustig. Ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein sehr selbstbewusster Mensch und normalerweise, wenn das die WG da oben ist, das sind doch so junge Leute, von denen man das auch so erwarten würde eigentlich, dass sie sich ein bisschen lauter verhalten und die sind doch nicht immer hier, das sind auch Studenten, Zeitarbeiter und so weiter, die wechseln und so weiter. Und dann habe ich das auch schon gemacht, dass ich oben einmal vor der Tür gehauen habe oder geklingelt habe. Und dann war das ganz schnell mit Ruhe und so weiter. Aber da ziehe ich mich. Jetzt nochmal, gehört dem Pfarrer das Haus? Nee. Nee, das gehört hier zu der ganzen Pfarrgemeinde, zu der katholischen Pfarrgemeinde. Und das gehört der Gemeinde, der Pfarrer wohnt da, du wohnst da, die WG wohnt da. Wohnt da noch jemand in dem Haus? Ja, das ist so ein eingeweihtes Haus von einem Bischof. Und nebenan noch, das ist so, ja. Das ist so ein, nebenan wohnen auf jeden Fall noch welche, aber das heißt, in unmittelbarer Nähe, dass sie das vielleicht mitbekommen, weiß ich nicht. Moment, habe ich nicht verstanden. Wenn daneben Leute wohnen, müssen die das auch mitbekommen? Ja, die sind doch öfters nicht da. Momentan ist die Wohnung da oben leer und das Fahrbüro auch, das haben die irgendwie auch leer gemacht. Also das ist auch Leuten Familie. Aber Julian, wenn das ein Pfarrer ist. Ich wurde ja eben nochmal zurückgerufen. Dann hat der Mann mich auch gebeten, ich habe das gesagt, und da hat er auch gesagt, das ist extrem laut. Und da war es 0.30 Uhr und das war wirklich extrem laut, hat er gesagt. Deswegen wurde ich dann wahrscheinlich auch nochmal zurückgerufen. Also mein Mitarbeiter hat es gehört vorhin, dass es so laut ist. War wirklich Das ging so ungefähr so um 23 Uhr an, dann hat man das erste Gebrüll gehört und so und ich lag im Bett. Jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt schlafen wollte, aber... Ja. Okay, ich glaub's dir ja. Aber wenn das ein Pfarrer ist, dann ist das ja kein Schläger, wo du Angst haben musst, dass der dir die Fresse poliert, wenn du dich beschwerst. Nein, das auf keinen Fall. Warum redest du denn mit dem Mann nicht? Das Problem ist, wir haben kein gutes Verhältnis. Es gab da mal eine Sache und seitdem ist das dann immer mehr so guten Tag und guten Weg halt. Ne? Hast du ihn überhaupt einmal schon mal darauf angesprochen? Nein, noch nie. Ja, aber hör mal. Ich habe irgendwie Hemmungen davor, dass es vielleicht in einem Nachbarschaftsstreit ausarten würde, weil ich auch vor ungefähr 2 Jahren, das war ein Abend, da war das auch so laut, da habe ich dann Beschimpfungen von unten nach oben brüllend gehört. Und Wie Beschimpfungen? Von wem? Wer hat da wen beschimpft? Der Fahrer direkt nicht, aber sein Besuch, der hat hochgebrüllt. Ohne zu wissen, ob ich überhaupt da bin. Einfach mal so auf gut Glück. Im Vollsuff quasi. Diese WG oben, so weitergehen würde. Die WG oben muss das doch auch hören. Ah, die sind ja, jetzt zum Beispiel am Wochenende sind die nicht da, dann sind die bei ihren Familien und so weiter und die haben das auch schon mitbekommen. Das, aber die sind ja selbst auch ein bisschen lauter. Verstehe. Das ist ein katholischer Priester. Mhm. Ja, es ist ein bisschen sehr komisch. Dass man sich so verhält. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und der betrinkt sich da auch und da ist Schreierei? Ich weiß nicht, wie viel er trinkt. Ich höre auf jeden Fall regelmäßig die Bierflaschen und so weiter und Flaschen. Und im Winter sieht man die Kästen. Hat denn der Herr Pfarrer vielleicht auch Damenbesuch? Weiß ich nicht, nein. Das kannst du nicht sehen? Nein, das kannst weiß ich nicht. Aber nochmal. Es sind auf jeden Fall immer jüngere Joister. Frauen oder Männer? Meistens männlich. Man hört das ja auch an dem Gebrüll halt, ne, dass es männlich ist. Ja. Julian, aber nochmal. Auch wenn ihr nicht so ein gutes Verhältnis habt, warum auch immer, man kann ja freundlich und sachlich mal ein Gespräch führen. Es ist sehr schwierig. Wir hatten eine Sache und ich habe ihm zum Beispiel auch gesagt, ich möchte nicht mehr, dass er Pakete für mich annimmt und weil er sich da reingemischt hat in einen Zwist zwischen mir und DHL-Boten und da hat er sich dann einfach eingemischt und ich so, das geht sie doch überhaupt nichts an, was ich mit dem Kurier jetzt gerade bespreche, ne? Und dann hat er auch gesagt, ja, er möchte das auch nicht mehr. Und dann irgendwann hat er wieder Pakete angenommen. Dann habe ich das so über mich ergehen lassen, habe es geduldet. Und dann irgendwann kam er dann zu mir und meinte, ich habe keine Lust mehr, Pakete anzunehmen. Das ist einfach nicht normal. Also, ja, ich sehe da ein Grinsen gerade so ein bisschen. Also es ist einfach nicht so, das ist nicht normal, wie der sich manchmal verhält. Ja, ich weiß auch nicht, soll ich jetzt die Polizei rufen? Ich würde zumindest wirklich, bevor du die Keule der Polizei schwingst, würde ich wirklich nochmal das Gespräch mit ihm suchen. Man kann so Sachen auch freundlich und bestimmend sagen. Man kann so etwas auch durch einen Brief äußern, eine Mail, in dem du das freundlich thematisierst, dass das jetzt schon so lange ist und du darum bitten möchtest, dass er die Ruhezeiten einhält. Das Interessante ist, in den ersten paar Tagen, in denen er hier eingezogen ist und der Pfarrer, der davor war, der ist ja verstorben, dann kam er und dann ging nachts meine Musikanlage an zum Wecken, viel zu früh, viel zu laut, ich kann es mir bis heute nicht erklären und dann hat er dann wie wild vor die Wand gehauen, hat Schimpfwort darüber geredet, gebrüllt und hat mir tatsächlich einen Brief geschrieben. Das siehst du. So kannst du es doch auch machen. Hätte ich ihm jeden Tag einen Brief schreiben können. Ich verstehe gar nicht, wie du das aushältst. Ich würde irre da. Und vor allem. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es ja auch noch die nächste Instanz. Da kann man ja auch an seine Gemeindeverwaltung oder an den Bischof oder wer da immer zuständig ist, kann man ja auch einen Brief schreiben. Ja, er ist mein Vermieter in dem Sinne und er ist ja auch noch erster Vorsitzender des Kirchenvorstandes, an dem müsste ich mich ja dann auch erstmal wenden. Ich lande irgendwie immer bei ihm. Ja, aber wir wissen, dass es da auch Hierarchien gibt und da kann man auch sich weiter, man muss da ein bisschen Wind machen. Das ist für ihn ja auch äußerst peinlich, wenn das nach außen dringt, dass er als der Priester da so ein Radau macht. Ja, ich stelle mich manchmal auch vor den Spiegel und denke mir, Jung, ich bin auch gerade, als es richtig laut war, da stand ich draußen mit verschränkten Armen und stand direkt vor der Haustür. Und das war kurz, bevor ich nochmal zurückgerufen wurde, da war es kurz vorm... Wer stand vor der Haustür? Ich stand bei ihm vor der Haustür. Ja. Auf der Straße. Ich war kurz vorm Überlegen, was machst du jetzt? Rufst du jetzt die Polizei? Klingelt sie jetzt? Irgendwas machst du? Das rufe ich mir erst bei Domian an, bevor ich die Polizei rufe. Mann. Nein, Julian, bitte. Ganz komische Situation. Ich bin eigentlich in dem Sinne wirklich, ich poche immer auf mein Recht. Jeder weiß, also ich bin auch eine Art Klugscheiß und so weiter. Und ja, dann tu es doch. Ich kann mich da irgendwie einfach nicht durchsetzen. Verstehe ich nicht. Du kannst es doch mal versuchen einmal. Was ist denn da sonst so Gravierendes zwischen euch beiden vorgefallen, dass du da so blockiert bist? Doch nicht nur diese alberne Sache da mit dem Paketträger. Ich habe keine Angst vor dem oder sowas. Oder ich was ist denn da vorgefallen zwischen euch? Also wenn ich aus heiterem Himmel schon beleidigt werde und ohne irgendeinen Grund, ja gut, wahrscheinlich ist es, weil die sind hier alle Mönchengladbach-Fans und ich bin vorher Stuttgart-Fan. Ich weiß sowieso, dass das... Nein. Ja doch, es wurde ja hochgeschrieben, gebrüllt, scheiß VfB und scheiß Stuttgart und dann natürlich noch scheiß Nachbar halt, ne? Okay, Julian. Ich würde es an deiner Stelle so machen. Ich würde das Gespräch suchen, wenn das nichts nutzt, würde ich einen Brief schreiben und dann gucken wir mal weiter. Dann kann man die Polizei immer noch holen. Aber man kann das doch nicht so lange aushalten. Ja, es ist schwierig. Ich brauche auch eigentlich meinen Schlaf, weil ich bin momentan in Rehabilitation. Ja. Ich habe eine kaputte Schulter, ich bin krankgeschrieben und ich kann mich hier auch überhaupt gar nichts mehr konzentrieren. Siehst du. Ich habe halt eine nächste OP vor mir, dann wieder Physiotherapie bis zum Ende des Jahres oder noch bis zum nächsten Jahr. Und also muss was passieren. Ja. Bitte mach es so. Versuch es so. Alles klar. Alles Gute, Julian. Mach's gut. Tschüss. Ciao. 1.33 Uhr haben wir, ihr Lieben. Und ich möchte euch gerne jetzt das Thema sagen für nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema der Sinn des Lebens. Und ich frage euch, was ist der Sinn eures Lebens? Was denkt ihr? Ist der Sinn vielleicht Gutes zu tun, Kinder aufzuziehen, Spaß zu haben, einfach nur mit viel Spaß durchs Leben zu kommen? Vielleicht ist der Sinn eures Lebens, euren Glauben zu leben. Oder der Sinn ist, Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen, Anerkennung zu bekommen. Oder sagt ihr vielleicht, ich sehe überhaupt gar keinen Sinn im Leben. Ich lebe so vor mich hin, aber es gibt keinen Sinn und diese Frage ist nicht zu beantworten. Eigentlich hat sich ja an jeder von uns, kann man glaube ich so sagen, ne? An jeder von uns diese Frage schon gestellt. Und viele Leute tun sich auch schwer mit der Beantwortung dieser Frage. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, mit euch darüber diskutieren und bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Was ist der Sinn eures Lebens? Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch dann vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Der Sinn des Lebens. Unser Thema nächste Woche Mittwoch. Heute ist die Sendung frei, die Themen frei. Hier ist Irma. Irma ist 65. Guten Morgen, Irma. Hallo. Hallo. Ja, hörst du mich? Ich höre dich wunderbar, Irma. Ja, weil da eben immer so ein Aussetzer war bei mir am Telefon. Ja gut, okay. Jetzt ist alles gut. Um was geht's denn? Ja, ich wollte mal über meine Erfahrung mit Wahrsagern und Hellsehern sagen. Ich bin sehr gespannt. Was du davon hältst. Ja, erzähl. Und zwar folgendes, wie ich da dran gekommen bin. Ich war 16 Jahre lang mit meinem Lebensgefährten zusammen. Ja. Eine wunderschöne Beziehung. Also jeden Abend waren wir zusammen. Dann ist er ganz plötzlich gestorben, Herzinfarkt. Mhm. Und dann war ich ganz plötzlich allein, weil meine Kinder sind schon aus dem Haus. Und da habe ich mich so einsam gefühlt und dann gucke ich in den Briefkasten und da lag da so eine Wahrsager-Sache drin, dass man kostenlos telefonieren kann, eine Viertelstunde oder so. Und da habe ich gedacht, auch machst du mal, ne? Hatte ich vorher noch nie gemacht. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe das auch geglaubt. Mich hat schon immer... Und das war kostenlos? Ja, mich hat schon immer alles interessiert... Warum was war man das nicht mit dem Verstand erklären kann. Mhm. Ne? Und dann denke ich, ach ja, vielleicht, ich hatte auch Langeweile, war einsam, allein, von jetzt auf gleich. Mhm. Und aber nochmal, ich muss nochmal fragen, ich es gleich vergesse. Da war da ein Haken bei, das gibt's ja nicht. Das war vielleicht eine Viertelstunde kostenlos, aber hinterher haben die abgezockt, oder? Nein, das erste Mal. Das erste Mal war kostenlos, das zweite Mal dann nicht mehr. Nee. Ah, verstehe. So, was hast du erlebt bei dem Telefonat? Also die waren sehr einfühlsam und liebevoll auch und ich habe dann Jenseitskontakte gemacht. Man klammert sich ja dann an alles, wenn man so... Jenseitskontakt übers Telefon. Ja, komisch, ne? Aber irgendwie, ich fand's auch seltsam, da glaube ich auch nicht dran. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja. Und man weiß ja gar nicht, was dahinter ist und mit wem gesprochen wird und so weiter. Was war denn das für ein Jenseitskontakt? Was haben die dir denn mit da gesagt? Mit dem Jürgen. Mit deinem verstorbenen Partner? Ja, Und dann war das auch ziemlich banal, also ihm ging's gut und mir soll's auch gut gehen und so. Und da hatte ich dann keine Lust mehr dran. Aber trotzdem hat's mich immer dann nachher wieder hingezogen. Da muss ich natürlich bezahlen. Und das war auch nicht billig und mein Konto war ziemlich überzogen. Wie teuer war's denn? Ja, 200 Euro einmal. Wie? Ja, und ich war immer im Minus und immer mehr und immer mehr. Moment. Wie 200 Euro einmal. Wie lange hast du denn da telefoniert? Ja, mit mehreren. Nee, wie lange du telefoniert hast? Ja, bestimmt eine Stunde. Und dann 200 Euro? Ja. Und ich habe dann aber, wollte mal ein bisschen vergleichen, da habe ich noch andere angerufen. Aber eins muss ich sagen, ich war ja ziemlich am Ende. Das hat mir was gegeben. Die waren so, die haben mich richtig aufgebaut. Jenseitskontakte habe ich ja nicht mehr gemacht, aber so. Aber sie haben dich auf der... Die waren nett zu mir. Das mag ja sein, aber sie haben dich auf der anderen Seite auch übelst abgezockt. Ja, aber das war es mir wert. Weißt du, so ein gutes Gespräch hättest du vielleicht so... Wenn ich mit denen gesprochen hatte, oder mit einem auch nur, darf man eben zu Ende reden, dann hab ich mich gefühlt, wie als ob ich Flügel hätte. Ich habe meine Trauer vergessen und das hat dann immer so einen Abend angehalten. Ich habe immer abends angerufen. Mhm. Und und dann wollte ich natürlich immer wieder mich so fühlen, weil ich dann meine Einsamkeit und meine Trauer vergessen habe. Und dann wurde es teuer. Ja, und immer wieder. Und das war wohl schön, aber ich sehe auch ein, dass das irgendwie doch eine Abzocke ist, oder? Wie lange hast du es jetzt gemacht? Ein Jahr fast. Ein Jahr. Ja. Kannst du ungefähr über den Daumen sagen, wie viel Kohle du ausgegeben hast? Nee, weiß ich nicht genau. Aber bestimmt... Ein paar Tausend? Nee, so viel auch nicht. Ein paar Hundert. Na, wenn du einmal schon 200 bezahlt hast. Ja, dann ich habe nicht mehr so lange telefoniert hinterher. Und wie kam es dann, dass du damit aufgehört hast? Ja, weil ich das finanziell nicht mehr tragen konnte, ne? Ach so, also hast du es doch schon ganz schön gemerkt. Ja, natürlich. Jeden Monat. Es hat mir auch was gegeben. Und wenn ich, jetzt kommt's nämlich, wenn ich genug Geld hätte, dann will ich immer weitermachen, weil man sich so gut danach fühlt. Irma, ich will dir mal was sagen. Ich glaube, dass das eine ganz üble und miese Masche von diesen Leuten ist, gerade trauernde, Leute auszunehmen und denen irgendeinen Quatsch von Jenseitskontakten vorzugaukeln, da kriege ich eigentlich schon Hals. Ja, ich habe das auch nicht mehr gemacht mit den Jenseitskontakten. Ja, wenn du in eine gute Trauergruppe oder in ein Trauergespräch gegangen wärst, wo du mit anderen Menschen zusammen gewesen wärst, die auch jemanden verloren haben. Hätte ich mich nicht getraut. Ich konnte gar nicht rausgehen die erste Zeit. Mhm. Gut, weil das so plötzlich war, ne? Mhm. Wir waren 16 Jahre zusammen, das war eine wunderschöne Beziehung. Er war sehr musikalisch, wir haben Musik gehört, ich mal gerne, haben wir Bildbesprechungen gemacht und das war so wunderschön. Und dann plötzlich kam ich in so ein Loch, ne? Wie lange ist er jetzt tot? Ein Jahr. Ach so, ein Jahr. Mehr als ein Jahr. Und ich bin ja dann direkt danach angefangen, ne? Genau, das heißt, du bist jetzt noch gar nicht so lange raus aus dieser Telefoniererei. Nee. Ich bin froh, dass du raus bist. Ich bin ja noch gar nicht richtig raus. Ich habe immer dieses Gefühl... Ja, ich habe es schon verstanden. Mhm. Wenn irgendwie zieht es sich dahin. Ja. Aber wenn du jetzt mit denen keine Jenseitskontakte machst, was redest du mit denen dann? Über meine Gefühle und... Die bringen mich immer zum Reden. Aber weißt du, dann könntest du auch dich um eine ganz normale, zum Beispiel Psychotherapie, um eine Trauertherapie bemühen. Mhm. Da sitzt du mit einem seriösen Menschen zusammen und mit dem kannst du dich unterhalten. Mhm. Und wirst nicht abgezockt von irgendwelchen Leuten, die... ich habe das gar nicht als Abzocke empfunden. Ist es aber. Ist es aber, wenn die so viel Geld dafür nehmen, die sind ja gar nicht an dir interessiert. Die sind daran interessiert, wie lange du telefonierst, damit die so viel wie möglich Kohle einsammeln können. Ist das naiv von mir. Ach, weißt du, immer, ich kann das schon verstehen, wenn man in einer großen Trauer ist, ja, dass man zu jedem Strohhalm greift. Ja. Dass ich will dich da, ja auch Jenseitskontakte gemacht, obwohl heute würde ich das nie mehr machen. Ich will dich da überhaupt nicht verurteilen. Ich verurteile die Leute, die das anbieten, dass du in deiner Not so etwas gemacht hast. Und weißt du, wenn du dich dann eine Weile wohlgefühlt hast, wäre es auch noch gut gewesen. Aber das ist ja fast wie eine Abhängigkeit und eine, ja, oder eine Sucht ist da ja entstanden. Ja. Oder? Und das ist nicht gut. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du nicht viel Geld hast, dein Geld dahin dann auszugeben, das ist so schade. Mhm. Ich schlage vor, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal ein paar Worte redest. Oh ja, das wäre schön. Und die wird dir dann einige Sachen an die Hand geben, wo du wirklich gut sprechen kannst, ohne dass dich da jemand ausnimmt. Mhm. Wollen wir so machen? Danke, ja. Alles Liebe, alles Gute, Irma. Du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich zurück. Ja, danke schön. Soll ich jetzt auflegen? Du legst bitte auf, genau. Okay. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Der Sinn des Lebens, unser Thema nächste Woche. Was ist für euch der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn eures Lebens? Was glaubt ihr? Kann man das überhaupt sagen? Kann man das in Worte fassen, warum wir leben? Oder vielleicht ist es auch völlig sinnlos. Wir leben zufällig, sind hier reingeschleudert worden in diese Existenz und verschwinden nach einer gewissen Zeit wieder auf immer. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Janni ist hier, 41. Guten Morgen. Ein Mann. Grüß dich. Hallo Janni. Ja, ich habe dich angerufen, weil es um meinen Vater geht, ja, der ein akutes Nierenversagen vor kurzem hatte, der ja jetzt, ich sag jetzt mal, die letzten anderthalb Jahre bedingt durch Diabetes ziemlich viel erleiden musste, sag ich jetzt mal. Er hat vorher schon Behandlungen verweigert ohne Ende, mhm, ist dann jetzt durch das akute Nierenversagen und eine Lungenentzündung ins künstliche Koma gelegt worden. Mhm. Da liegt er auch noch drin jetzt? Nee, er ist aus dem Koma einigermaßen wieder wach. Ob er jetzt ganz klar ist, wissen wir noch nicht. Ja, das Problem ist nur, dass wir jetzt einen Termin bei dem im Krankenhaus hatten heute, wo man uns gesagt hat, dadurch, dass er natürlich alles verweigert, er schlägt, er beißt, er kratzt, er lässt keinen an sich ran, er verweigert das Essen, er verweigert Medikamente, die er nehmen müsste. Aber ist er denn, wir wissen nicht, ob er bei klarem Verstand ist. Nee, leider nicht. Und dieses Verweigern hat er vorher auch schon gemacht? Teilweise, ja. Was also heißt, er war auch immer... Was heißt das? Also als er bei klarem Verstand war, hat er ja, verweigert er hat also Medikamente sich... nicht genommen. Warum? Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, da sind wir nie hintergekommen, warum er das gemacht aber hat. Aber hast du nicht gefragt, hier Papa, warum willst du das nicht nehmen? Das ist ja für dich gut. Ja, natürlich, klar. Wie gesagt, das war auch schon die letzten 2-3 Jahre so ein Kampf, weil wir ja mit ihm versucht haben, diese ganzen Untersuchungen, die vorher auch fällig gewesen wären, mhm, durchzuziehen. Und ich möchte erfahren, ob dahinter eine Depression, eine Lebensmüdigkeit steckt. Was ist es? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, also er hat teilweise Medikamente nicht genommen. Er hat einen Pflegedienst zuletzt gehabt, der ihn das Insulin gespritzt hat, mhm, weil er das selber verweigert hat auch. Will er sterben? Bitte? Will er sterben? Das ist eine gute Frage. Eigentlich hatte ich nie den Eindruck. Na, den habe ich aber jetzt schon nach ein paar Minuten. Wenn ein Mann bei klarem Verstand, bei einer solchen schweren Erkrankung, alles ablehnt, dann heißt es doch, dass er nicht mehr will. Ja, also für uns gestaltete sich das so, dass er eigentlich Angst vor den Ärzten hatte. Mhm. Also er hatte vor diesen Untersuchungen Angst. Aber das Insulin hätte er doch sich selbst spritzen können. Ja, nee, das hat er absolut verweigert selber. Also selber hat er es nicht gemacht, durch den Pflegedienst war es dann möglich. Aber das ist ja eben auch nicht erklärbar mit Angst vor Ärzten, dass er das Insulin nicht selbst spritzt. Verstehst du? Also ich nehme mal an, was auch so ein Thema war, er hat sehr schlecht gesehen durch das durch die Diabetes zuletzt. Ja, ja, ja. Er hat das zwar nie zugegeben, aber das war, ja, also ich sag jetzt mal eigentlich absehbar, dass er eigentlich zusehends schlechter sah. Und ich nehme mal an, dass er sich nicht die Blöße geben wollte, dazu Stellung zu beziehen. Okay, verstehe. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, also ausschlaggebend ist jetzt halt der Tenor gewesen. Wir sind ins Krankenhaus eingeladen worden oder bestellt worden. Wer ist wir? Meine Geschwister und ich. Und die Mutter lebt nicht mehr? Doch, meine Mutter ist auch ein im Moment im Krankenhaus. Das ist aber parallel eine Geschichte, die liegt auch mit einer Beatmungsmaschine in einem anderen Krankenhaus. Ach, das heißt, sie kann gar nicht damit entscheiden. Nein, jetzt. Überhaupt nicht. Sie weiß auch nicht, wie es ihm geht. Erzähl mal weiter. Ihr wart jetzt im Krankenhaus. Und ja, also wir sind jetzt von den Ärzten eigentlich vor die Tatsache gestellt worden, er hat von seinen drei Herzkranzgefäßen zwei komplett zusitzen und einen könnte man eventuell vielleicht mit einem Stent noch weiten. Problem ist halt daran, wenn die das machen, dann ist es natürlich mit einem Risiko verbunden, ganz klar, aber er müsste dann auch oral Medikamente zu sich nehmen, um eine Abstoßung dieses Stents oder eine Nichtabstoßung zu gewährleisten. Und das verweigert er halt komplett. Ne? Er lässt ja überhaupt niemanden an sich ran. Er lässt überhaupt nichts mit sich machen. Und da sehen die Ärzte auch keinen Sinn drin. Ne? Und sagen die denn etwas über seinen Geisteszustand im Moment? Also die sagen auf jeden Fall, sie finden, dass er klar ist. Aber ich sehe das jetzt nicht so eindeutig. Weil die sagen, wenn die ihm was fragen, er nickt oder schüttelt mit dem Kopf. Wenn die denken, er ist klar, dann ist doch eigentlich auch klar, dass er diesen Eingriff einer Stand-Setzung gar nicht zustimmen würde. Nee, wird er auch nicht. Das ist, wie gesagt, er hat uns auch immer gesagt, dass er diese ganzen Sachen eigentlich nicht möchte. Also er wollte nichts Lebensverlängerndes, er wollte nichts, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir eventuell auch schon auf den Luftröhrenschnitt verzichtet, weil den hatte meine Mutter ja jetzt vor kurzem, das hat er live gesehen und er hatte das für sich eigentlich ausgeschlossen. Hat er gesagt zu dir? Ja, klar, mehrmals, aber da meine Geschwister mich überstimmt haben, hatte ich leider da keine Möglichkeit, da was zu machen. Vor welchem konkreten Problem steht ihr jetzt? Ja, dass die Ärzte uns eigentlich mitgeteilt haben, dass sie ihn jetzt mehr oder weniger aufgrund seiner Verweigerung sterben lassen möchten. Also es sieht so aus, dass es ist heute seine Ernährungssonde, er wurde durch die Nase ernährt, über eine Nasensonde, die er sich auch schon mehrmals selber gezogen hat, was auch teilweise eine sehr blutige Angelegenheit war. Die ist ihm heute gezogen worden, er verweigert jegliches Essen. Das wird also im Grunde genommen, soll es darauf hinauslaufen, dass er... Ja, jetzt halt, er ist heute auf eine normale Station gekommen, von der Intensivstation runter. Er bekommt keine kreislaufstabilisierenden Mittel mehr. Und es wird dann im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass er quasi verhungern wird. Natürlich unter bestimmten Medikamenten, die das nicht so qualvoll machen. Aber das wird dann im Endeffekt der Fall sein. Was sagen deine Geschwister dazu? Ja, was sollen wir sagen? Wir sind alle etwas geschockt, ne? Wir wissen alle mit der Situation nicht umzugehen. Vor allem sind wir uns ja auch nicht im Klaren darüber, ob er jetzt wirklich klar ist oder nicht klar ist. Ich meine, andersrum gesehen, wenn er natürlich irgendwo in so einem Delir steckt, das man durchaus nach dem Koma hat und vielleicht... Aber ich gehe mal davon aus, wenn die Ärzte, die schauen schon sehr genau hin, wenn die gesagt haben, dass er bei klarem Verstand ist, dass man das schon relativ ernst nehmen muss. Ja, natürlich, wir nehmen es ja auch ernst. Das eingebettet in all das andere, was du mir gerade schon erzählt hast, dass er schon vorher sich geweigert hat, früher sich geweigert hat, das und das und das zu machen, dass er keinen Luftröhrenschnitt haben wollte und so weiter. Dann gibt das ja schon eine Richtung vor, was er will, was sein Wille ist. Man kann ja einen so schwer kranken Menschen nicht mit Gewalt gegen seinen Willen behandeln. Nein, das wollen wir nicht. Natürlich, die Angst schwingt natürlich mit, sage ich jetzt mal zumindest bei mir ist es so, dass ich einfach sage, wenn er jetzt im Moment nach diesem Koma, was ja durchaus möglich ist, in so einem Delir steckt, dass er überhaupt nicht Herr seiner Sinne ist und das nicht klar einschätzen kann, was da passiert, ne? Ich weiß ja nicht, wie er das jetzt auffasst oder wie er das erlebt, was um ihn rum passiert. Ist er in einer großen Klinik? Ja. In einer größeren Stadt? Dann rate ich dir, Janni, so schnell wie möglich Kontakt mit der dort ansässigen Palliativstation aufzunehmen. Okay. Dass ein Palliativmediziner einfach mal einen Besuch bei deinem Vater macht und sich mit ihm beschäftigt und sich mit ihm unterhält. Okay. Weil ich glaube, das ist nun mal die Profession der Palliativmediziner, sich mit Menschen zu beschäftigen, die in der Endphase ihres Lebens sind, dass die sehr gut beurteilen können, wie klar er ist und wie ernst zu nehmen auch seine Wünsche sind. Okay. Wenn auch dieser Palliativ, auch dieser Mediziner, so wie die anderen Mediziner, zu der Erkenntnis kommen, dass er das bei klarem Verstand verweigert, dann rate ich dir auch zu bewerkstelligen, dass er auf eine Palliativstation kommt. Ja, damit er eben nicht verhungert, kein Verhungerungsgefühl hat, damit er kein Leid empfindet, damit er in Würde seinen letzten Gang antreten kann. Mit den entsprechenden Medikamenten und den entsprechenden palliativmedizinischen Hilfeleistungen. Ja, okay. Das fände ich denn, also wenn es mein Vater wäre, würde ich es genauso machen. Okay, ja, wie gesagt, wir wollen ihm ja seinen Wunsch auch nicht verweigern. Mhm. Ich wäre ja auch so weit gegangen, dass ich schon vorher bei dem Luftröhrenschnitt schon Nein gesagt hätte. Ja, du tendierst ja dazu, das höre ich schon. Wie gesagt, weil es war halt sein Wille, ne? Mhm. Nur natürlich tut man sich mit so einer Entscheidung absolut schwer. Absolut, ne? Absolut. Und wir haben ja auch noch das Problem mit unserer Mutter, die auch schwer liegt, die von der Situation, wie sie sich jetzt abzeichnet, überhaupt nichts weiß. Mhm. Sie weiß, dass er im Krankenhaus liegt, sie weiß, dass es ihm nicht gut geht, aber sie weiß absolut nicht, sie wird entlassen werden als Schwerstpflegefall. Mhm. Ist aber klar bei Verstand. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Situation, ich bin fast täglich bei meiner Mutter. Ja, das ist ungeheuer belastend. Du hast zwei. Belastend, ihr gegenüber zu lügen ständig. Ja, ne? Ja, aber das finde ich human, jetzt ihr nicht das alles zu erzählen, was ihr da gerade mitmacht mit dem Vater. Ja. Janni, mach es so. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr richtiger Weg. Jeder Mediziner, der jetzt noch hinzugezogen wird und gerade aus diesem Bereich, ist sehr richtig für die Entscheidungsfindung. Okay. Alles Gute vom Herzen für deine Familie und für dich. Ja, ich danke dir. Sehr gerne, Janni. Auf Wiederhören. Ja, wiederhören. Tschüss. Und hier ist der Martin. Martin ist 23. Guten Morgen, Martin. Hallo. Hallo, Martin. Freue mich, dass du da bist. Ich habe folgendes Problem. Mein Sozialleben ist ganz schön schlecht. Warum? Ich kann einfach nicht auf Menschen zugehen. Und ich habe jetzt auch das Problem. Ich habe vor einem Jahr... ich habe eigentlich wirklich nur eine Freundin. Und der habe ich vor einem Jahr gestanden, dass ich sie halt lieber. Oh. Und was hat sie gesagt? Naja, also sie hat Nein gesagt. Sie führt jetzt eine Beziehung mit meinem Neffen. Mit deinem Neffen? Ja. Wie alt ist denn dein Neffe? Der ist 2 Jahre jünger als ich. Ah, okay. Das ist aber hart für dich, dass sie nun mit dem Neffen und nicht mit dir. Ja. Aber ich bin jetzt eigentlich auch wirklich schon an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich bin darüber hinweg. Mhm. Aber sie denkt halt doch immer noch, dass ich halt noch so Gefühle für sie habe und das macht halt die Freundschaft auf Dauer kaputt. Also da habe ich die Angst davor. Sagt sie das denn, dass sie sich unwohl fühlt? Na, sie hat nicht gesagt, dass sie sich unwohl fühlt, aber sie sagte, sie hatte so mal so eine Andeutung gemacht, wie sie denkt halt, dass ich wirklich noch Gefühle für sie habe. Hast du es denn dann klargestellt, dass du dich jetzt damit schon abgefunden hast? Ja, aber es ist halt in letzter Zeit irgendwie sehr komisch bei uns. Musst du noch mal und wirklich ganz klar und glaubhaft sagen, damit sie wirklich das auch glaubt. Ist es denn auch wirklich so? Das ist wirklich so, ja. Weil ich hätte da viel zu viel Angst, dass nur die einzige Freundschaft, die ich jetzt wirklich noch habe, dass die nur kaputt geht. Dadurch. Klar. Deswegen sag das mit aller Entschiedenheit und aller Klarheit, dass du dich damit abgefunden hast. Du bist 23 Jahre alt und hast so Probleme mit Menschen und auch auf Frauen zuzugehen. Ja, ich hatte auch noch nie eine Beziehung. Auch noch nie Sex? Ja. Was machst du beruflich? Ich arbeite in Schichten, ich muss so in 2 Stunden raus. Okay. Was glaubst du, warum ist das so? Warum bist du so, bleiben wir mal bei den Frauen, warum hast du so Scheu, auf Frauen zuzugehen? Naja, also an und für sich, ich bin mal ein bisschen schüchtern, aber auch ich bin mit mir selber nicht so wirklich zufrieden, mit meinem Aussehen halt. Was gefällt dir denn an dir nicht? Naja, ich habe halt schiefe Zähne, Akne und ja. Und findest dich hässlich, oder wie? Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Wie ist es denn so mit wie kannst du es dir erklären, dass du keine Freunde hast, also männliche Freunde, keinen Freundeskreis? Na, das war halt auch schon in der Schulzeit damals so. Ich war eigentlich schon immer so ein bisschen der Außenseiter gewesen. Mhm. Ich habe auch nicht so wirklich irgendwelche Hobbys, dass ich mir irgendwelche Leute kennenlernen könnte überhaupt. Ja, ich habe keine Interessen. Das ist das Problem. Das ist halt das Schlimme. Das heißt, du gehst kommst von der Arbeit nach Hause, sitzt zu Hause und dann gehst wieder arbeiten. So ungefähr, ja. Das ist schlecht. Ja. Gehst du auch niemand aus in eine Disco oder so? Das ist überhaupt gar nicht meine Welt. Gar nicht deine Welt? Nee. Auch nicht mal eine Kneipe oder ein Café oder eine Bar? Naja, nee, ich trinke ja auch gar keinen Alkohol. Das ist. Naja, gut, muss man ja nicht. Naja. Aber du gehst gar nicht so mal ein bisschen feiern raus, auf Partys oder so? Nee, wie gesagt, überhaupt gar nicht meins. Natürlich muss man sich unter Leute begeben, um Menschen kennenzulernen. Es gibt ja den schönen Spruch von nichts kommt nichts. Ja, aber bloß alleine, das fällt mir halt auch schon übelst schwer, dass ich mal irgendwo hingehen würde jetzt und mal einfach so mit irgendwelchen Leuten reden würde. Deine Freundin, also diese Frau, mit der du da befreundet bist, ja. ist die auch so drauf wie du? Eher so zurückgezogen? Also sie geht jetzt auch nicht jedes Wochenende so auf Party oder sowas. Also ich, aber ab und zu schon? Auch eher selten. Aber könnte die dich denn nicht mal ein bisschen unter den Arm nehmen und wenn sie mal irgendwo hingeht, dass sie dich mal mitnimmt? Naja, also ich wohne ja auch auf dem Dorf. Es ist ja auch nicht so wirklich was los. Das ist ja auch gleich noch das Nächste. Wie weit ist denn die nächste Stadt entfernt, wo so ihr jungen Leute hingehen könnt? Na, das wäre dann vielleicht höchstens Leipzig, das sind 50 Kilometer. Oh ja, das ist natürlich ziemlich weit. Ja. Da fährt man nicht eben mal so um die Ecke. Ja. Kommunizierst du mit Menschen im Internet? Chatten? Also ich habe mich auf so einer Datingseite angemeldet. Ich habe da auch mal schon ein paar Frauen getroffen, aber das hat halt auch alles nie so wirklich geklappt. Aber ich meine, das ist ja die absolute Superchance. Heutzutage, früher waren die Leute auf den Dörfern ja noch isolierter, dass du zumindest das Netz nutzen solltest, um Menschen kennenzulernen. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja auch schon mal probiert und ich hatte auch wirklich schon mal mich mit Frauen getroffen. Bloß gerade, wo es dann zu einem Treffen kam, da waren sie dann halt noch alle wieder mehr oder weniger abgeneigt mir gegenüber. Martin, da musst du es wieder versuchen und immer wieder versuchen. Das funktioniert nur, wenn man da penetrant ist und wenn man immer wieder baggert und am Ball bleibt. Ich habe den Eindruck, du musst einfach mal so aus deiner Verkrustung ausbrechen, in der du da lebst. Und wenn du einmal ausgebrochen bist, glaube ich, funktioniert das auch besser. Du musst mehr Initiative zeigen. Du musst selbst mehr rausgehen in die Welt oder auch übers Internet versuchen rauszugehen. Und sprich mit deiner Freundin nochmal, dass du das richtig klarstellst, dass du nichts mehr von ihr willst. Ja. So, dennoch, die Sendung ist jetzt rum, dennoch rufen wir dich nochmal an. Vielleicht haben wir noch ein paar Ideen für dich, okay? Ja, okay, danke schön. Lieber Martin, alles Gute. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Und für diese Woche in der Technik heute Daniel Paulmann. Ich wünsche euch ein sehr schönes und tolles und ruhiges Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Mach's gut, bis dahin, tschüss.